Ein und derselbe Song, Didn't We, nach Frank Sinatra, die Originalversion von Richard Harris. Wir werden auf ihn natürlich noch mehrfach zurückkommen im Laufe dieser Sendung. Ich habe vorhin schon einige Sänger, Sängerinnen, Gruppen genannt, die Jim Webb-Songs interpretiert haben. Allein aus Zeitmangel können gar nicht alle auftauchen. Richard Harris, Fifth Dimension, Glen Campbell musste natürlich sein. Bei anderen habe ich mich mal dafür, mal dagegen entschieden. Zum Beispiel dafür hier gleich Art Garfunkel. Der hatte ja nach der Trennung von Paul Simon eine ziemlich erfolgreiche Zeit in den 70ern als Solokünstler. 1978 hat Jimmy Webb 10 Lieder für sein Album Watermark beigesteuert. Der Titelsong kam auch von früher, vom zweiten Richard Harris Album, The Yard Went On Forever. Hier aber mal nicht das Pathos eines Richard Harris, sondern die sanfte Entspanntheit Art Garfunkels. Seine Version von Watermark.